Neckenradio. Hier ist die allererste Ausgabe vom Flurfunk, in der ich nur zu verkünden habe, dass ich soweit bin, Podcast zu machen. Mittlerweile ist mein Aufnahmegerät da, deswegen kannst du jetzt so langsam losgehen. Es gibt eine lose Planung, mit anderen Leuten irgendwas gemeinsam zu machen, aber da ist noch nichts in trockenen Tüchern und deswegen quatsche ich da auch gar nicht erst weiter. Des Weiteren suche ich noch nach Schnipseln, die man so für Podcasts gebrauchen kann. Also sowas... Das ist nur Ihrer Meinung. Das ist nur seine Meinung. Oder sowas... Liebe ist, wenn man sich auch mal eine reinhauen lässt. Oder sowas. Nicht die Mama! Wer mir da weiterhelfen möchte, darf mich gerne kontaktieren. So viel also fürs Erste. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und machen Sie es gut. Dies war eine Produktion von Schneckenradio.de.